Willkommen in einem neuen Niemandsland. Willkommen im freien Radio Kontrabande FM. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich führe Sie durch das Niemandsland. 2 Stunden Musik, Politik, Geschichte und Hintergründe. In Deutschland wurde am vergangenen Sonntag, dem 23. Februar, ein neues Parlament gewählt. Der neue Bundestag. Die Kräfteverhältnisse sind klar. Es wird offensichtlich eine große Koalition geben, eine sogenannte KroKo zwischen SPD und CDU mit einem Kanzler Friedrich Merz. Und dieser Mann sucht natürlich Volksnähe, aber was er unter Volksnähe versteht, das hat er oft genug bewiesen. Er versteht unter Volk natürlich die privilegierten Eliten seinesgleichen. Merz versucht immer eine Illusion zu schaffen, wie die Zeit vor einigen Jahren schon bemerkte. Die Illusion, dass der ehemalige BlackRock-Funktionär und Multimillionär Merz volksnah sei. Die Illusion, dass Merz auf der Seite der jeweiligen Bierzeltbesatzungen stehe, zu der er gerade spricht. Doch Friedrich Merz hat auch eine andere Seite, abseits des Bierzeltes. So war er jahrelang für den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock tätig. Merz selbst antwortete einst im Interview mit Anne Will, er habe ausgesprochen gerne für BlackRock gearbeitet. Es sei das erste Unternehmen gewesen, für das ökologische, soziale und gesellschaftliche Themen in den Kapitalmärkten eine Rolle gespielt hätten. Der Vermögensverwalter wird von einigen Beobachtern und Beobachterinnen extrem kritisch gesehen. So berichtete der Tagesspiegel schon 2018 im Rahmen von Merz' politischem Comeback, Kritiker halten BlackRock vor, den Wettbewerb zu torpedieren, die Altersvorsorge bewusst zum eigenen Vorteil zu privatisieren, sehr eng mit Behörden zusammenzuarbeiten und damit auch Einfluss auf die Regulierung der Finanzbranche zu nehmen. Auch BlackRocks Umgang mit seiner ökologischen Verantwortung stößt auf Kritik. So berichtete das politische Fernsehmagazin Monitor über das Unternehmen. BlackRock sei bei 12 der klimaschädlichsten Großprojekte weltweit der größte Investor der jeweils beteiligten Firmen gewesen. Merz war außerdem bis in das Jahr 2021 als sogenannter Senior Counsel im Düsseldorfer Büro der Anwaltskanzlei Meyer Brown tätig. Zeit Online bemerkte damals schon, dass diese Anwaltskanzlei auf ihre Weise an dem Steuerdiebstahl Cum-Ex mitverdiene. So wolle die Kanzlei ihren Kundinnen und Kunden dabei behilflich sein, dem wachsenden Rechtsrisiko durch Cum-Ex-Geschäfte entgegenzuwirken. Bei den Cum-Ex-Geschäften hatten sich einige Banken durch Diebstahl in großem Stil an öffentlichen Geldern bereichert. Davon profitiert in erster Linie eine Elite, die deutlich privilegierter ist als die Kreuzberger Bevölkerung, über die Merz so gerne gespottet hat. Friedrich Merzens polarisierende Äußerungen und das Spielen mit kulturellen Gegensätzen stehen sinnbildlich für die Spaltungen innerhalb der deutschen Gesellschaft. Seine Fähigkeit, die politische Agenda zu prägen und Debatten anzustoßen, führt dazu, dass er trotz oder gerade wegen der vielen Kontroversen eine zentrale Rolle im politischen Diskurs Deutschlands gespielt hat. Und nun ist der Mann Kanzler. Wir erwarten von diesem Ex-BlackRock-Agenten nichts Gutes. Thank you. Hi, I'm Rory from Greystones, Ireland, listening to free radio like Contraband and Nima Atlanta 91.4 in Barcelona. It makes me feel good, just like a cold pint in our... estamos aquí en un estricto directo. Está David. Es que muchas gracias por este año de que nos ha pasado de todo. Descarrilats, estamos ahí, Somer sigue haciendo programas. Descarrilats. Desde fin nos lleva Radio Contrabanda FM en Ateneo. Ateneo Enciclopèdic, en Raval de Barcelona, en la carrer Reina Amalia, und eine Sendung hat einjähriges Jubiläum. Die Sendung heißt auf Spanisch bzw. auf Katalanisch Descarrilats, und das könnte man übersetzen mit ja, vom Gleis geflogen oder entgleist. Descarrilats. Buenas tardes. Aquí Buenas tardes. En un directo. Hoy es día 14, San Valentín, San Valentine. Sí. Y el programa Descarrilats celebra su primer aniversario, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos el, diríamos, el radioman, el activista descarrilado. David, ¿qué sí. nos explicas este año? Sí, un bueno. resumen. Ich habe hier David, den Radioaktivisten, der Descarrilats ins Leben gerufen hat und seit einem Jahr die Sendung gestaltet. Vor mir, und ich frage ihn ein kleines Resümee, ein Jahr Descarrilats. Bueno, empezamos en pañales, sin ninguna expectativa. No sabíamos a dónde íbamos, lo único que sabíamos es que teníamos ganas de poner música para desfasar, para reírnos y pasarlo bien. Y cómo son las cosas, ¿no? Tal día como hoy, hace un año, hicimos el primer programa. Y bueno, está muy bien que sea el 14 de febrero porque hay una alternativa a esta fiesta tan, tan hortera, tan horriblemente cursi de los enamorados. Y también podemos ser cañeros y radicales sin ceñirnos al sistema de tener que comprar algo porque tienes una mujer y una novia y tal. Y bueno, la verdad es que las entrevistas que hemos hecho han sido fenomenales, ya sea vía telefónica o en persona en el estudio. Y al fin y al cabo, el saber que tienes una cita con los oyentes que quieran escucharnos y poder desfasar y sin hacer daño a nadie, solo a los que lo se merecen, porque son unos cabrones fascistas de mierda, pero los que no, pues hace que tu día a día tengo un aliciente, ¿no? Es como un poco de conseguir calidad de vida. David erzählt, dass das erste Jahr hier bei Contrabanda FM Descarrilats, die Entgleisten oder Entgleist, doch ein interessantes Jahr gewesen ist. Man hat praktisch in den Windeln begonnen. Er wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Und dann gab es doch jede Menge Interviews, Studiogäste, Musikpräsentierungen, und insgesamt ist er doch sehr zufrieden. ¿De qué va el programa? ¿Cuál es el punto fuerte de tu programa? Bueno, la temática del programa es, en principio fue poner músicas punk hardcore, thrash ska, hoy street punk. Abordar las diferentes músicas, los diferentes géneros, y aparte de eso, concedernos la libertad de hablar de lo que queramos, pero con la banda sonora de las músicas que nos gustan. Ich hatte David gefragt, was die Schwerpunkte des Programms sind, seiner Sendung, und er meinte, in erster Linie natürlich Punkmusik, Hardpunkmusik und Ska-Musik. Und alle Unterabteilungen dieser Musikrichtung. Und man redet natürlich auch über alles, ohne Zensur, frei von der Leber weg. Temas importantes de que habéis hablado en este primer año, ¿cuál era, diríamos, el tema estrella? Bueno, hemos hablado de la guerra, o sea, nuestra opinión contra la guerra. Hemos hablado del el punk femenino, el punk en diferentes partes del estado, en Inglaterra y en Estados Unidos. Hemos hecho una crítica de la mala gestión que se ha hecho en La Dana, en lo de Valencia. Hemos hecho temas informando sobre lo que pasó en lo de los insumisos y también los ocupas y bueno, un montón de cosas. Meine Frage, was waren die großen Themen des Jahres, des ersten Jahres bei Descarrilats? Erklärt uns David, dass es gegen den Krieg ging natürlich. Der Krieg war eines der großen Themen, der Krieg in der Ukraine nehme ich an und auch der Krieg im Gazastreifen, in Palästina und wahrscheinlich auch die Kriege in Afrika. Der Kriegsplanet geht weiter. Dann natürlich auch feministische Punkmusik, das war für ihn sehr wichtig und verschiedene andere Themen mehr, die von Interesse sind, zum Beispiel das Katastrophenmanagement bei der Dana in Valencia, war natürlich auch ein großes Thema, das die Leute sehr geschockt hat vor ein paar Monaten, als diese gewaltigen Wassermassen die Häuser und die Menschen hinwegspülten. Pues giramos la vista hacia adelante, wenden wir den Blick nach vorne. David, ¿cómo va a seguir tu programa? ¿Con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, supongo? Sí, bueno, con las mismas ganas y vamos a tocar temas que para nosotros, para gente que no está muy familiarizado con el tema, pues vamos a investigar sobre el glam rock, la música que antes se llamaba siniestra, que ahora se llama gótica, de diferentes géneros musicales. Y también monográficos sobre grupos, historias sobre un grupo, poniendo música única exclusivamente de este grupo. Y bueno, sin expectativas, como hemos empezado. Lo que tenga que durar, durará. O sea, no cuando dices sin expectativas, también sin presión. Sin presión. Supongo. Sí. Vale. Pues traduzco un momento y luego seguimos con un par de preguntas más. Ich hatte David jetzt gefragt, wie sind die Aussichten, was erwartet vom zweiten Jahr Descarrilats und er meinte dann, ein großes Thema wird dann der Glamrock, dann aber auch ¿qué más había? Siniestro. Dann die gotische Musik oder Siniestro-Musik und er meint, er geht das ganz locker an. Sie haben keine großen Erwartungen und haben auch keinen Druck und sie werden fröhlich weitermachen. Pues bien, ¿cuántos sois en el programa? ¿Wie viel seid ihr in der Sendung? Bueno, los que están más o menos en la sombra, junto con nosotros, tenemos más o menos más de seis, más de siete. Luego los que estamos más activos en el programa somos una media de cuatro, a veces cinco. Y entonces, pues nada, vamos a ir turnándonos. Evidentemente no somos Superman y queremos serlo. A veces te encuentras mal y los otros tienen que tomar el relevo. Pero bueno, 4 o 5, ¿no? Por gut. La regla general. Ich hatte David gefragt, wie viele Leute an der Sendung teilnehmen. Er meinte, gut, wir sind insgesamt so 6, 8 Leute, aber die natürlich aktiv an der Sendung auch mitarbeiten und teilnehmen, sind mindestens immer 4 und es geht weiter. Pues David, muchísimas gracias. Muchas gracias también a vosotros. Saludos a los que nos escuchen y os invitamos a que nos escuchéis los miércoles a las 6:30 de la tarde después del programa de Nicosia y a pasarlo bien y a reírnos con nosotros. David ist ein sehr optimistischer und fröhlicher Mensch. Er sagt vielen Dank auch, ich habe mich auch bedankt. Er verabschiedet sich oder er grüßt die Hörerinnen und Hörer und er meint, man kann ihn jeden Mittwoch, miércoles, von 6:30 bis 8:00 am Abend kann man sie hören, jeden Mittwoch und jo, weiter geht's. Adeu. Tschüss. Adios. Adios. Goodbye. Und Dankeschön. Tschüss, David. Ciao. Agur. Ja, Frieden, ne? Ja, scheiße. Wir wollten doch Moskau besiegen. Ja, damit ist aber jetzt Schluss, ne? So, hier einmal ein paar Friedensfürstchen für Sie. Ja, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich für Putin oder für Zelensky? Meinen Sie mich? Ja, Sie. Los, raus mit der Sprache. Sind Sie Putin-Versteher, oder was? Lassen Sie den Mann doch in Ruhe, der versteht doch nichts von Politik. Ich glaube, der ist ein Russenfreund, dem wollte ich gleich seine Fritten in den Trümmern. Ich verstehe das wirklich alles nicht. Glauben Sie es jetzt endlich? We'll be right back. Niemandsland Musikgeschichte. Aha, aha, aha. Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache. Aha, aha, aha. Von den 50er Jahren bis heute. Kapitel 4. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Rock, Pop und Beat im Kampf gegen die Eltern und im Kampf mit dem Englischen. Aha. Aha. Elvis, die Beatles und Cliff Richard. Deutsche Songs fürs deutsche Publikum. Was ist los mit dir, mein Schatz? Die Rock'n'Roll-Welle flaute bereits an der Wende zu den 1960er Jahren ab. Trotz aller Begeisterung, die etwa bei der Zeitschrift Bravo der Deutschlandaufenthalt von Elvis Presley auslöste. Freilich hatte sich Elvis zu dieser Zeit vom wilden Ungestüm seiner ersten Aufnahmen weitgehend verabschiedet und spielte sich etwa mit einer englischen Version des alten deutschen Volkslieds »Muss sie denn zum Städele hinaus« in die Herzen des hiesigen Publikums. In dem mit Wooden Heart betitelten Song hatte er auch eine, ob des starken Akzents freilich kaum verständliche, deutschsprachige Passage eingeflochten. Muss sie denn zum Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Womit er bruchlos an die Fern- und Heimwehromantik von Freddie Quinn anschließen konnte. Damit eröffnete Elvis einen Trend, der bis Mitte der 1960er Jahre des vergangenen Jahrhunderts anhalten und einige der erstaunlichsten Erzeugnisse der Popmusik hervorbringen sollte. Viele englischsprachige Interpreten sangen ihre Lieder nun auch für den wachsenden deutschen Markt auf Deutsch ein. Die Beatles begannen ihre Karriere 1962 im Star-Club in Hamburg. Und als sie im folgenden Jahr zu internationalen Stars aufstiegen, kamen ihre Songs »She Loves You« und »I Want to Hold Your Hand« auch in deutscher Sprache heraus. Getextet hatte diese Versionen der Radiomoderator Camillo Felgen. »Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah«, hieß es nun. »Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Du glaubst, sie liebt nur mich, gestern habe ich dich gesehen, sie denkt ja nur an dich«, und du sollst zu ihr gehen. Oder, oh, komm doch zu mir. Du nimmst mir den Verstand, oh, komm doch zu mir, komm, gib mir deine Hand. Der britische Rock'n'Roll-Sänger Cliff Richard erzielte 1963 mit einer deutschsprachigen Version seines Songs Lucky Lips einen Nummer-1-Hit. Allerdings fügte Richard sich ebenso wie die beiden eingedeutschten Beatles-Songs in das harmlose, romantisch-schnulzige Rock'n'Roll-Image, das Peter Kraus in Deutschland etabliert hatte, ein. Inklusive des Respekts vor Eltern und anderen Autoritäten. Zitat: »Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihr einen Kuss. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Heute ist das schöne Fräulein schon lange meine Braut, und wenn die Eltern es erlauben, werden wir getraut.« Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen. Der Trend hielt bis zur Mitte des Jahrzehnts an und wurde selbst von den schwarzen Soul-Künstlern des Motown-Labels gepflegt. Marvin Gaye brachte 1964 seinen Song »How Sweet It Is« unter dem Titel »Wie schön das ist« auf Deutsch heraus und aus ihrem »Where Did Our Love Go« machten die Supremes »Baby, Baby, wo ist unsere Liebe?« Dionne Warwick übersetzte ihr epochales Stück »Walk on by« 1965 in »Geh vorbei«. ihre Deutschlehrerin, so erinnerte sie sich später, sei niemand anders als die Schauspielerin Marlene Dietrich gewesen. Mitte der 1960er klang diese Welle ab, weil die englischen Originale nun endlich auch in Deutschland als Singles und Alben erhältlich waren und das nachwachsende Publikum bessere Englischkenntnisse als die Generation der Eltern besaß oder sich jedenfalls nicht mehr daran störte, wenn es die englischen Texte nicht oder nur teilweise verstand. Die deutschen Beatgruppen, die vor allem den Beatles als Vorbilder nacheiferten, begannen in dieser Zeit sogar, selbst auf Englisch zu singen, weil sie sich damit im Sinne der Entnazifizierung von der deutschen Kultur absetzen und emanzipieren wollten. Wir kommen im nächsten Kapitel darauf zurück. Aha, aha, aha. Kachel Gott, Cindy und Bert, Juliane Werding und Jürgen Drews. Coverversionen für die Hitparade. Gut, also, die englischen Originale waren mittlerweile in allen Plattenläden zu kaufen und wurden natürlich auch im Radio gespielt. Das änderte jedoch nichts daran, dass deutschsprachige Coverversionen englischsprachiger Originale noch bis in die 1980er Jahre zu den Standards der deutschen Popmusik gehörten. Wenn man sich eine Weile in dieses Genre versenkt, kann man darin einige der erstaunlichsten und auch bizarrsten Poptexte in deutscher Sprache finden, beispielsweise das Stück »Rot und Schwarz« von Karel Gott. Dieser stieg in den 70er Jahren in Fortsetzung der Begeisterung für exotische Interpreten als goldene Stimme von Prag zu einem der beliebtesten deutschsprachigen Schlagersänger auf. Zu Beginn seiner Karriere 1969 coverte er jedoch den zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alten Rolling Stones Song »Painted Black«, versah ihn mit feurigen Streichern und jammerte, klagte und schrie dazu auf die herzzerreißendste Weise: »Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz nur sehen?« »Die rote Tür, ich streiche sie ab heute schwarz, denn alles, was so rosa...« Der deutsche Text stammte von dem Komponisten Heinz Korn, dem wir weitere Klassiker verdanken, etwa »Wir sind alle kleine Sünderlein«, gesungen von dem Volksschauspieler Willy Milowitsch, oder »Mit 17 hat man noch Träume« von Peggy Marsch. »In schwarz vor sehr, rot so wie Feuer, hat die Liebe einst geglüht. So schnell wie roter Mond ist sie für uns verblüht. Oh, und alles ist so schwarz und leer jetzt um mich. Die unangefochten erste deutsche Version eines englischsprachigen Rocksongs brachte 2 Jahre später das Schlagerduo Cindy und Bert heraus. Jutta und Norbert Maria Berger, so ihre bürgerlichen Namen, interpretierten den Song Paranoid von der betont düsteren und sich mit satanischen Symbolen schmückenden britischen Heavy-Metal-Band Black Sabbath als Grusellied mit Sherlock-Holmes-Motiven. Dazu trugen sie viktorianisch anmutende Kostüme und bemühten sich, paranoid auszusehen. »Wen er anfällt, dieser Hund von Baskerville, oh yeah, hat verloren in dem Kampf um Baskerville, oh yeah.« Dieser Song wird heute völlig zu Recht als epochale Leistung gewertet. Zur Zeit seiner Entstehung konnte er aber weder das Schlagerpublikum noch die Anhänger von Black Sabbath überzeugen. Dazu lagen die Zielgruppen wohl doch zu weit auseinander. Es ist Nacht in Baskerville. Wer verbreitet Angst und Schrecken? Wer vernichtet, was er will? Jeder sucht sich zu verstecken vor dem Hund von Baskerville. Der Durchbruch gelang Cindy und Bert erst 2 Jahre später mit einem Song, der an die Fernwehromantik der 50er Jahre anschloss. »Immer wieder sonntags«. »Immer wieder sonntags« handelte von einem amorös interessanten Griechenlandurlaub. Jeden Sonntag kamen sie herüber, aha, unsere Musikanten aus Athen. Jeden Sonntag waren sie uns lieber, aha, und das können nur wir zwei verstehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung, Didel Didel Dibi Dibi Dub. Und das können nur wir zwei verstehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich höre die Buzuki spielen. Der Hund von Baskerville war zwar ein Flop, aber auch einige der größten deutschsprachigen Hits der 70er Jahre beruhten auf englischen und US-amerikanischen Originalen, was zu dieser Zeit oft gar nicht mehr in das Bewusstsein des Publikums vordrang. So coverte die junge Sängerin Juliane Werding 1972 einen Song von The Band, The Night They Drove Old Dixie Down, während das von Robbie Robertson getextete Original vom Ende des amerikanischen Bürgerkriegs handelt, wird das Lied bei Werding zum ersten deutschen Popsong, der die Risiken und Nebenwirkungen des sich damals ausbreitenden Drogenkonsums thematisierte. Am Tag, als Conny Kramer starb, erzählt von dem jungen Conny, der allmählich in der Sucht versinkt und schließlich, weil ihm niemand zu helfen vermag, daran stirbt. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen, am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn, das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Am Tag, als Conny Kramer starb, und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb, und alle Freunde weinten um ihn. Nicht zuletzt die Karriere des bis heute erfolgreichen Schlagersängers Jürgen Drews begann 1976 mit einer Coverversion, und zwar von dem ersten Hit der US-amerikanischen Country-Softrocker The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, aus demselben Jahr. Während die Band eher eine Art später Hippie-Utopie vom spirituell freifließenden Begehren beschwor, Just let your love flow like a mountain stream and let your love grow with the smallest of dreams and let your love show and you'll know what I mean, it's the season. Mit diesem Text also posierte Drews als später Nachfolger des einsamen Freddie Quinn-Vagabunden. Er trampte als Anhalter über die Lande. Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand, bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Doch während seinen melancholischen Vorgängern auf ihren einsamen Reisen die Liebe versagt blieb, kam bei Drews Fall prompt ein Mädchen auf einem Fahrrad vorbei, das sich von ihm willig für einen One-Night-Stand ins Kornfeld ziehen ließ. Mit der Gitarre habe ich ihr erzählt von meinem Leben. Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel und mein Weg ist noch weit. Doch ich lachte und sprach, ich hab dir noch viel zu geben, ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer und was ist schon dabei? Aha, aha, aha. Wie bei Juliane Werding bedienten sich die Produzenten des Songs wohl auch in diesem Fall einer englischsprachigen, erprobten und bewährten Vorlage, um die Kompositionskosten zu sparen und das Erfolgsrisiko zu minimieren. Aha, aha, aha. Aber auch sonst blieb der deutsche Schlager in den 70er Jahren in sonderbarer Weise an der US-amerikanischen und der britischen Popproduktion orientiert. Rückblickend wirkt es, als habe man sich auf diese Weise immer noch vom Stigma der eigenen Biederkeit und Provinzialität befreien wollen und blieb dabei doch immer darauf bezogen. Aha. Dieser Bezug, gemeint ist auf die Biederkeit und Provinzialität, wurde noch einmal besonders deutlich anhand der vielen Blödelversionen englischsprachiger Songs, die in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre entstanden. Die unfreiwillige Komik, die man heute aus den Peter Kraus und Conny Frobes Varianten des Rock'n'Roll heraushört, wurde in diesen Stücken bewusst und beherzt auf die Spitze getrieben. Wilken F. Dinklage, alias der dicke Willem, der am Anfang des Jahrzehnts einer der Pioniere des Krautrock und Mitbetreiber des wichtigen Krautmusikverlags war, coverte 1977 Rick Dees Disco Duck unter dem Titel Tarzan ist wieder da. Der aufstrebende Komiker Otto Waalkes interpretierte im selben Jahr den auch von den Rolling Stones oft gespielten Blues Manish Boy von Muddy Waters als Schwamm drüber Blues. Steht was Falsches auf der Tafel, geh mit dem Schwamm drüber. Brauchst du ein Muster auf der Butter, geh mit einem Kamm drüber. So, Nur wird es langsam Zeit auf meiner Uhr. Ich muss schauen. Ich habe eine Uhr, die hat mein Großvater mir am Sterbebett verkauft. Und wird es langsam Zeit zu einem Blues. Und wenn ich sage Blues, I mean Blues. Und Blues ist immer etwas Trauriges. Und dieser Blues ist ein trauriger Blues. Und erzählt die Geschichte von der Frau, die nach Venedig auf den Strich geht und dabei ertrinkt. It's the Blues time, man. Yeah, right on. Sag to me. Hurrah, give it to me. Und am Schluss stirbt dann der Kreuzworträtselkönig und er wird begraben 2 Meter senkrecht und 3 Meter waagerecht. Das ist der Blues, der Schwamm drüber Blues. Steht was Falsches auf der Tafel? Geh mit dem Schwamm drüber. Brät der Joghurt in der Sonne? Dann wächst Schwamm drüber. Wärst du gern in Düsseldorf und musst nach Hamm rüber? Nimm das alles nicht so schwer, Baby. Sag du Schwamm drüber, Honey. Das ist der Schwamm drüber Blues. Petrus ging nicht über den See. Und die von der Schauspielbühne kommenden Dieter Hallervorden und Helge Feddersen machten ein Jahr später aus dem Disco-Hit You're the One That I Want von John Travolta und Olivia Newton-John Die Wanne ist voll und persiflierten dabei die deutsch-englische Hybridsprache der späten 50er Jahre. I speak English, I can tanzen and I look unheimlich gut. I have always gute Chancen. What say you denn da dazu, hä? Höhö, höhö, ich stimme you zu. You are echt nicht schlecht. Ach ja, hö. And your Stimme ist ein Hit. Ja, nicht, ja? I want to be deine Partnerin. Da lässt sich was darüber speaken. You sing for and I sing mit. Okay, einer after dem anderen. Du, die Wanne ist voll, juhu. Aha, aha, aha. So kehrte die Verklemmtheit der späten 50er in den sexuell, popkulturell, politisch und auch sonst entfesselten 1970er Jahren scheinbar als ironisches Zitat, als Farce zurück. Doch obwohl man Lieder wie »Die Wanne ist voll« leicht als reinen Quatsch abtun kann, zeigte sich in ihnen doch auch eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen dem eigenen und dem Fremden, die über die Aneignung englischsprachiger Vorbilder durch deutsche Musikerinnen und Musiker in den vorangegangenen Jahrzehnten hinausging. In den 50ern und 60ern wurde das Fremde entweder assimiliert oder, wie in der Beatmusik, mit der wir uns in einem anderen Kapitel beschäftigen werden, gegen die von der jüngsten Vergangenheit befleckte deutsche Sprache in Stellung gebracht. Demgegenüber zeigte sich in der komischen Sprachvermischung, wie sie etwa Hallervorden und Feddersen betrieben, eine neue Stufe der Reflexion über den Gebrauch der Muttersprache in einer sich internationalisierenden Popkultur. Es gibt kein eigenes mehr ohne die Inkorporation eines Fremden. Auf die Spitze getrieben wurde die Vermischung der Sprachen in einer Form, deren Lakonie es schwierig macht, zu entscheiden, ob das Gesungene komisch gemeint ist oder nicht, 1982 in dem Lied »Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, aha, aha« von Trio, auch bekannt unter dem kürzeren Titel »Da, da, da«. Darin singt die Gruppe auf Deutsch, Englisch und mit lautmalerisch-dadaistischen Versatzstücken von einer gescheiterten Liebesbeziehung. Statt »Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah« heißt es nun »Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, da, da, da«. Wobei diese scheiternde Liebesbeziehung, wenn man genauer auf den Text achtet, ebenso eine zwischen zwei Menschen sein könnte, wie eine zwischen dem Sänger und seiner Sprache, die sich ihm immer wieder entzieht. »Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Loved you through, it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, da, da, da, da, da, da.« Aha, aha, aha. Aha. Aha. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Nur bergab, aha. Geht nur das, was du verstehst, aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer. Das Buch ist 2022 im Duden Verlag Berlin erschienen. Bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dicken Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zu kriegen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht. Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Köhn könnten mit der Abbestellung dröhnen. Aus Bangigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? Ja dann. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen, kannst keine Wahrheiten vertragen. Bist also nur ein Grießbreifresser, ja dann verdienst du es nicht besser. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so dumm? Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 289. In un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último país. Geheimdienste im Spanischen Bürgerkrieg. In Spanien, auf dem Übungsfeld des Zweiten Weltkrieges, betätigten sich zahlreiche Geheimorganisationen, um die politischen Gegner, die zahlreichen Emigranten und Auslandsdeutschen, die feindlichen Agenten und Verdächtige in den eigenen Reihen zu bespitzeln. Nur durch die klandestine Arbeit der Komintern und des sowjetischen Geheimdienstes GPU haben die Moskau-treuen Kommunisten ihre Macht in der Spanischen Republik gewinnen und Flügelkämpfe unterdrücken können. In den jüngst veröffentlichten Tagebüchern von Georgi Dimitrov ist nachzulesen, mit welcher Energie die spanischen Ereignisse in Moskau beeinflusst wurden und wie intensiv die führenden spanischen Genossen wie Dolores Ibárruri, die höchst publikumswirksame Passionaria, mit Weisungen bedacht wurden. Spanische Republikaner erbeuteten schon zu Beginn des Bürgerkriegs bei der Besetzung deutscher Einrichtungen wie Schulen und Clubs zahlreiche Dokumente, die später von dem tschechoslowakischen Kommunisten Otto Katz alias André Simon unter dem Pseudonym Franz Spielhagen als Dossier über Spione und Verschwörer in Spanien 1936 herausgegeben wurden. Die Republik verfügte in den ersten Monaten der Militärrevolte Francos über keinen eigenen Geheimdienst. Die Kommunisten und die Anarchisten stellten in dieser Zeit Kommandos, sogenannte Paseos, zusammen. Sie verhafteten politische Gegner und liquidierten sie häufig an Ort und Stelle. Erst Ende 1936 schuf die Republik einen eigenen Dienst, der die Willkür und Brutalität der Paseos eindämmen sollte. Die ein Jahr später zu mehreren Diensten ausgebaute Geheimorganisation war von sowjetischen Experten durchsetzt. Sie hielten das Heft in der Hand. Walter G. Krivitsky, Chef des sowjetischen Nachrichtendienstes in Westeuropa, und Alexander Orlov, Leiter der sowjetischen Gegenspionage, waren mit dem Aufbau eines stalinistischen Geheimapparats in Spanien beauftragt. Krivitsky lief später zu den Amerikanern über, und es gelang ihm, sich reinzuwaschen. Er wurde Ostberater der US-Regierung. Anscheinend war auch Michail Koltsov, Chefreporter der Pravda, eine legendäre Figur, Romanheld Hemingways, später ein Opfer des Stalinismus, in geheimdienstliche Aktivitäten verwickelt. Eine besonders obskure und brutale Rolle hat der Servicio Alfredo Hertz gespielt. Er war offiziell das Verbindungsbüro zwischen den katalanischen und den ausländischen Organisationen. Dahinter verbarg sich ein Terrorapparat unter Leitung des zwielichtigen Alfredo Hertz, der von Julien Gorkin, Funktionär der PUM, als zugleich Spion, Provokateur, Meister im Verhören und Töten bezeichnet wird. Bespitzelt, gefoltert und umgebracht wurden von dieser Organisation in den Kellern des barcelonesischen Hotels Colón vorwiegend Anarchisten, Trotzkisten, Sozialdemokraten und Oppositionelle aus den eigenen Reihen. Auch Walter Ulbricht, Emissär der Komintern, Exekutor ihrer Beschlüsse, hat sich zeitweilig in Barcelona aufgehalten. Ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Servicio Hertz ergibt sich aus der zeitlichen Nähe zwischen seinem Besuch und einer nachfolgenden Verhaftungswelle. Der Servicio Hertz wurde im Juli 1937 aufgelöst, weil es gegen ihn internationale Proteste gab. Er hatte Mark Rhein, einen Vertreter der sozialistischen Gruppe Neubeginnen, spurlos verschwinden lassen. Hertz konnte aus Spanien entkommen. Es verschlug ihn bis nach Mexiko, wo er sich, anscheinend vom NKWD fallen gelassen, das Leben nahm. Geheimdienstliche Tätigkeit hat Wilhelm Zeisser, der nachmalige erste Chef der Staatssicherheit in der DDR, ausgeübt. Er war wohl auch an der Erschießung von 9 Personen in einem Ausbildungslager bei Pozo Rubio beteiligt. Und auch Erich Mielke hat schon geübt. Alfred Kantorowicz hat, freilich unbewiesen, später voll kalten Zorns über ihn bemerkt: Mielke, den in Spanien keiner von uns je zu Gesicht bekommen hat, ja, von dessen Existenz wir nichts wussten, weil er ausschließlich im Hinterland Vernehmungen, Folterungen und Erschießungen durchführte, von denen wir, die wir vorne an den Fronten lagen, erst Jahre später erfahren haben. Alfred Kantorowicz aus Deutsches Tagebuch. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 289. Eine Niemandsland-Produktion 2025. No pasarán. Pasaremos. Zum Thema Krieg und Frieden eine Rede der Bundestagsabgeordneten Sevin Dagdelem von Die Linke. In Deutschland scheinen die Politiker immer als Letztes die Zeichen der Zeit zu erkennen. Während in den USA vehement bereits über Eckpunkte einer Friedenslösung in der Ukraine beraten wird, wie die Aussetzung eines Beitritts zur NATO-Mitgliedschaft, ein Einfrieren der Frontlinien wie auch eine Eröffnung der Nord Stream Pipeline, wird in Deutschland offenbar auf eine Fortsetzung oder schlimmer gar eine Eskalation des Krieges gesetzt. So sind die kommenden Bundestagswahlen auch eine Abstimmung über Krieg und Frieden. Union, Grüne, FDP, Teile der SPD und etwa die EU-Spitzenkraft Rakete von der Linkspartei sind dafür, alles zu riskieren und der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Und nachdem Merz sein Sicherheitspolitiker Kiesewetter gern die Ministerien in Moskau beschießen will, erklärt nun sein Vertrauter Johann Wadepohl, Russland sei der Feind und eine Merz-Regierung würde auf jeden Fall den Taurus an die Ukraine liefern. Wer aber meint, meine Damen und Herren, den Krieg nach Russland so tragen zu müssen, der trägt am Ende den Krieg nach Deutschland. Und als fanatische Transatlantiker sage ich Ihnen, könnten Sie doch jetzt einmal tatsächlich in Richtung USA schauen. Ihre Sorge aber dagegen, wie Sie erneut 3 Milliarden Euro an die Ukraine für frische Waffen überweisen können, während in Deutschland die Brücken einstürzen und die Schulen zerfallen, das ist eigentlich wirklich skandalös. Und deshalb sagen wir, dieser Wahnsinn muss verhindert werden. Wir vom BSW fordern Diplomatie und eine Entspannungspolitik und keinen Kriegseintritt nach dem 23. Februar. Vielen Dank. Immer Oktober, wär auch gar nicht schlecht. Internationale im letzten Gefecht. Türme gefällt, Börse entkernt. Eine schönere Welt, alles so weit entfernt. Ich denk nur daran, was ich mit dir vergessen kann. Ich denk ich denk nur daran, Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemands Land, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Während der kollektive Westen entsetzt aufschreit, von Spiegel über Taz, schreibt Herr Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt einen Kommentar zum Thema Selenskyj, Ukraine-Krieg und Trumps Friedenspläne. Da heißt es, Trump legt nach, US-Präsident gegen Selenskyj. Man reibt sich als Beobachter die Augen. So geht es, wenn ein Mensch, dem der kollektive Westen jahrelang Hosianna zugerufen hat, jetzt politisch gekreuzigt werden soll. In der Bibel lag dazwischen eine Woche. Bei Trump geht es schneller. Volodymyr Selenskyj ist bei der Trump-Administration erkennbar in Ungnade gefallen und der Chef persönlich lässt es ihn mit geringschätzigen Postings spüren. Aber dass sich Donald Trump in seiner Philippika gelegentlich auch zu Wahrheiten über den Ukraine-Krieg hinreißen lässt, die zu Zeiten seines Vorgängers in den USA außerhalb von Teilen der Expertengemeinschaft tabu waren und für die man im verbeerbockten Deutschland bis heute gecancelt würde, heißt noch nicht, dass man dem US-Präsidenten die Ehrlichkeit seiner Motive unterstellen sollte. Er ist der oberste Funktionär der US-Staatsmacht und bleibt es. Und so wenig wie die sprichwörtliche Katze das Mausen lässt, so wenig Trump den Imperialismus. Als halbwegs wahrscheinlich kann man einzig vermuten, dass der US-Präsident mit seinen Ausfällen gegen Selenskyj diesen weichkochen will für den völlig ungehinderten Zugriff der USA auf die ukrainischen Bodenschätze. Der Londoner Daily Telegraph hat am Mittwoch Einzelheiten aus dem Vertragsentwurf veröffentlicht, die er als schlimmer als die Folgen des Versailler Vertrags für Deutschland beschrieb. Die Gründung eines gemeinsamen Investitionsfonds der USA und der Ukraine für die Vermarktung sämtlicher ukrainischer Rohstoffe, wie auch der Hafen- und Flughafeninfrastruktur, die für ihren Export erforderlich ist. 50% aller Erträge vorab für die USA und weitere 50% von dem, was diese oder eine künftige Regierung in Kiew eventuell durch den Verkauf ukrainischer Ressourcen an Dritte erlösen könnte. Die Gewährleistung des Löwenanteils an den Gewinnen aus dem Wiederaufbau für US-Unternehmen und noch viel mehr. Kurz, ein neokolonialer Knebelvertrag, den selbst Volodymyr Selenskyj und seine Mannschaft fürs Erste abgelehnt haben. Sie sind ukrainische Nationalisten und haben sich vom Schwenk der Allianzen in westliche Richtung mit Sicherheit ursprünglich erwartet, dass die Ukraine im Ergebnis dieses Schwenks besser dasteht und nicht, abgesehen von allen Zerstörungen des Krieges, schlechter. Für diesen Trumpschen Deal soll Selenskyj jetzt offenkundig gefügig gemacht werden. Trump signalisiert ihm unverblümt, dass die Unterwerfung unter sein Diktat die einzige Überlebenschance seines Projekts Ukraine und des Politikers Selenskyj sei. Für uns, die wir uns das alles von der Seite und nach Möglichkeit Sine Ira Next Studio anschauen können, lohnt sich ein Blick in Vergils Aeneis. Dort lässt der römische Dichter den trojanischen Priester Laokoon seine Mitbürger warnen, fürchtet die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen. So ist es mit den USA und der Wahrheit auch. Das dicke Ende ist unausweichlich. Niemandsland. Zum gleichen Thema schreibt die Taz am heutigen 21. Februar folgendes. Russland und USA beharren auf Kriegsschuld des Westens. Beim G20-Gipfel in Johannesburg zeigt Russlands Außenminister Lavrov, dass Moskau bei seinen Maximalforderungen bleibt. Westliche Politiker widersprechen zum Teil heftig. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat erneut den Westen und Kiew für den seit 3 Jahren laufenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich gemacht. In Europa hat die unbedachte Erweiterung der Allianz NATO schon zur ukrainischen Krise geführt, sagte der russische Politiker bei seiner Rede am Donnerstag auf dem G20-Außenministertreffen in Johannesburg. Eine Lösung für den Konflikt könne nur gefunden werden, wenn die Ursachen der Krise in der Ukraine beseitigt würden. So müsste Kiew etwa zur Ausübung der Sprach- und Religionsfreiheit angehalten werden. Moskau hat den Krieg vor 3 Jahren unter anderem, wie die Taz ausführt, fälschlich damit begründet, dass die russischsprachige Minderheit im Osten der Ukraine unterdrückt werde. Lavrov bezeichnete in Johannesburg einmal mehr die ukrainische Regierung als rassistisch und warf dem Westen vor, neofaschistische Bewegungen in der Ukraine zu unterstützen. Die Verhandlungen in Saudi-Arabien mit den USA sind seinen Worten nach wiederum gut verlaufen. So sei die Gegenseite zur Einsicht gelangt, dass Sicherheit in Europa auch die Sicherheit Russlands einschließen müsse. US-Präsident Donald Trump hat in der vergangenen Woche erstmals mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefoniert, um über eine Beendigung des Krieges zu sprechen. Allerdings mehren sich wegen jüngster Aussagen Trumps die Befürchtungen, dass ein mögliches Friedensabkommen über die Köpfe der Ukrainer und Ukrainerinnen hinweg und zu deren Lasten beschlossen wird. So attestierte Trump etwa Putin den Willen zum Frieden, während er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky einen Diktator nannte, Zugang zu den ukrainischen Rohstoffen forderte und erklärte, Moskau habe die Trümpfe in der Hand, weil es Territorien erobert habe. Inzwischen werden die US-Auslandshilfen auch für die Ukraine praktisch suspendiert. Die Ukraine leidet weiterhin unter einer der größten Vertreibungskrisen weltweit. 6,8 Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn im Februar 2022 aus ihrer Heimat geflohen und weitere 3,6 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Insgesamt 12,7 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Doch diese steht an einem Wendepunkt, da die US-Auslandshilfen suspendiert wurden. Zusätzlich zur dramatischen Situation der Binnenflüchtlinge leidet die ukrainische Bevölkerung unter der desolaten wirtschaftlichen Situation, in der mehr als 9 Millionen Menschen in Armut leben. Der Verlust stabiler Einkommensquellen, die Zerstörung der landwirtschaftlichen und industriellen Infrastruktur sowie die Schließung vieler Kleinbetriebe haben die Situation weiter verschärft. Die gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben die Gesundheitsversorgung und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen weiter beeinträchtigt. Stromausfälle und Schäden an der Infrastruktur behindern den Betrieb von Krankenhäusern, den Zugang zu Medikamenten und lebenswichtigen Dienstleistungen wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Heizung. Besonders betroffen sind gefährdete Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen. Die Suspendierung der US-Auslandshilfen hat schwerwiegende Auswirkungen weltweit und in der Ukraine. Sie schränkt die Möglichkeit gemeinnütziger Organisationen wie Aktionen gegen den Hunger ein, lebensrettende Hilfe zu leisten. Die Aussetzung der durch US-Hilfe finanzierten Maßnahmen könnte Auswirkungen auf etwa 20.000 Menschen haben. Das betrifft den Zugang zur Gesundheitsversorgung für 18.000 Menschen, die in abgelegenen Gebieten und unter prekären Bedingungen leben, sowie die psychologische Betreuung für vertriebene und traumatisierte Kinder und Jugendliche. Aktion gegen den Hunger musste bereits die Verteilung von Bargeld an Familien einstellen, die nahe der Frontlinie vertrieben wurden. Diese Familien, etwa 1.800 Menschen, sind extrem gefährdet und können derzeit nicht unterstützt werden. Auch die psychosoziale Betreuung von vertriebenen Kindern und Jugendlichen, die durch den Konflikt traumatisiert sind und in Sammelunterkünften leben, musste eingestellt werden. Sie haben uns gebeten, weiterzumachen. Wir haben Aufrufe erhalten, weiterzumachen, aber wir mussten aufhören. Es ist herzzerreißend. Sie brauchen uns, sie brauchen unsere Hilfe. Das erläutert Ionat Reiter, Landesdirektor von Aktion gegen den Hunger in der Ukraine. Deutsche Politiker sehen das natürlich ganz anders als Trump und seine Kamarilla. Deutsche Politiker äußern sich entsetzt über die Verhandlungen zwischen Russland und den USA. Vor allem, dass US-Präsident Trump der Ukraine indirekt eine Schuld am andauernden Angriffskrieg Russlands gibt, schockiert Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Der CDU-Politiker findet klare Worte. Das ist im Grunde genommen eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, so Merz im RBB-Inforadio. Auch Habeck ist natürlich geschockt. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wirft den USA und Russland vor, die Ukraine ohne Verhandlungen mit der Regierung in Kiew aufteilen zu wollen. Das ist ja Imperialismus, was die da machen. Das ist Verrat und Imperialismus, sagt Habeck im ZDF-Morgenmagazin. Bundeskanzler Olaf Scholz warnt, die Ukraine dürfe nicht allein gelassen werden. Ihre Armee sollte weiter unterstützt werden. Wir müssen diese Aufgabe auch finanzieren, sagt der SPD-Kanzlerkandidat im ZDF. Dafür brauche es größere Schuldenspielräume für Deutschland. Das heißt weitere Milliarden für Selenskyj. Es sei aber noch zu früh für die Debatte, ob auch deutsche Soldaten einen Friedensschluss in der Ukraine absichern sollten. Vor der Tatsache, dass sie vielleicht Truppen schicken müssen, haben natürlich alle Angst. Sowohl Habeck als auch Scholz und natürlich auch Merz. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat Überlegungen zur Entsendung deutscher Truppen in die Ukraine zum gegenwärtigen Zeitpunkt zurückgewiesen. Es sei zu früh, darüber nachzudenken, sagte der CDU-Chef am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Es könnte sein, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben muss, aber das geht nicht, solange dort der Krieg herrscht, fügte Merz hinzu. Naja, Berlin kann jederzeit eine Atombombe auf die Stadt geworfen bekommen, wenn sie weiter den Krieg gegen Moskau schüren. Das ist allen wohl immer mehr bewusst. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Das zweite große Thema, das die Welt seit vielen Jahren bzw. seit anderthalb Jahren erschüttert, ist der Krieg im Nahen Osten, ist der Krieg im Gazastreifen. Bei der Übergabe der toten Geiseln zeigt die Hamas einmal mehr ihr wahres Gesicht. Eine friedliche Koexistenz mit den Terroristen ist illusorisch. Das schreibt Frau Lisa Schneider in einem Kommentar in der Taz vom heutigen 21. Februar. Gruseliges Spektakel, sagt sie. Die Fläche der Bühne, auf der die Hamas und andere militante Palästinensergruppen am Donnerstag 4 Särge präsentieren, wird bis zum letzten Zentimeter für Propaganda genutzt. Vorne an der Bühne sind Raketenattrappen montiert. Darauf steht, sie wurden von US-Bomben getötet. Davor ein Banner mit einem Bild getöteter israelischer Soldaten und der Aufschrift, die Al-Aqsa-Flut. Die Anschläge vom 7. Oktober 2023 ist damit gemeint, war unser Versprechen. Naja, schönes Versprechen, ein Massaker. Links neben der Bühne ein Banner mit der Überschrift zionistischer Narzissmus in Zahlen. Hinten der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu als Vampir, rechts ein weiteres Banner mit der Aufschrift die Rückkehr des Krieges, gleich die Rückkehr eurer Gefangenen in Särgen. In den Särgen liegen ein Säugling und ein Kleinkind. Auch die getötete Mutter der beiden Kinder sollte übergeben werden. Doch später stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche nicht um die vermisste Shiri Bibas handelt. Allesamt waren sie unschuldig im wahrsten Sinne des Wortes. Die vierte Leiche ist die von Odef Lifschitz, der zur Zeit der Entführung 83 Jahre alt war und stets an Frieden mit den Palästinensern glaubte. Allein das zu wissen reicht, um mit Antipathie, Wut oder auch Hass auf die vermummten Kämpfer zu blicken. Die Hamas denkt, dass die Inszenierung ihrer Sache dient. Das Gegenteil ist der Fall. Die Hamas und die anderen Milizen machen nicht nur deutlich, was sie von den Geiseln und den Israelis auf der anderen Seite des Grenzzauns halten. Nazis zu Recht ermordet. Sie machen auch deutlich, dass sie weiterhin bereit sind, Leid und Tod über ihr eigenes Volk im Gazastreifen zu bringen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende sagte der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Muhammad Mustafa, in ungewöhnlicher Deutlichkeit, die Hamas sollte nicht an der Macht sein, Punkt. Und sie hätte niemals den Gazastreifen übernehmen dürfen. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. a free voice in a world of little freedom. Thema Kinderarmut in Deutschland. Arm von Anfang an. Neue Zahlen zur Chancenungleichheit von Kindern und Jugendlichen. Organisation erwartet dramatische Folgen. Für viele ist gesundes Essen zu teuer. Von Gudrun Giese. Nahezu jedes zehnte Kind bekommt meistens kein gesundes Essen, weil die Eltern nicht genug Geld haben. Dieses Ergebnis hatte eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von Save the Children ergeben. Zwischen dem 11. Dezember 2024 und dem 10. Januar hatte Forsa 1005 Eltern von minderjährigen Kindern in der Bundesrepublik zu den Lebensbedingungen ihres Nachwuchses befragt. 9% der Mütter und Väter erklärten, dass sie sehr häufig oder eher häufig keine gesunden Lebensmittel kaufen könnten. Bei 19% war das selten der Fall und bei 71% nie. Es sei überfällig, politisch die Kinderarmut zu bekämpfen, sagte Erik Großhaus von Save the Children. In einem der reichsten Länder der Welt sollten sich Eltern nicht fragen müssen, ob das gesunde Essen zu teuer ist. Die künftige Bundesregierung solle das Thema endlich angehen, damit sich alle Familien eine ausgewogene Ernährung leisten könnten. In der Forsa-Befragung hatten 88% der Teilnehmer der Aussage zugestimmt, dass Kinderarmut ein drängendes Problem sei. Nach Angaben von Save the Children ist in der Bundesrepublik jedes fünfte Kind betroffen. Auch das Deutsche Kinderhilfswerk mahnte anlässlich des Welttages der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar Bund, Länder und Kommunen, Kinderarmut ernsthaft zu bekämpfen. Nachdem die gescheiterte Ampelkoalition ihr Projekt einer Kindergrundsicherung wegen Meinungsdifferenzen nicht verabschiedet hätte, sei die nächste Bundesregierung in der Pflicht. Kein Kind zurücklassen bedeutet in diesem Zusammenhang allen Kindern ein gesundes und gutes Aufwachsen sowie gleichwertige Lebensverhältnisse unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer sozialen Herkunft zu ermöglichen, betonte die Organisation in einer Mitteilung. Dafür müsste es eine eigenständige finanzielle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen geben sowie einen chancengleichen Zugang zu Bildung und Freizeitangeboten für alle. Tatsächlich sind aber Kinder und Jugendliche aus ärmeren Haushalten an erster Stelle betroffen, wenn die Politik den Rotstift ansetzt, wie sich in diesen Tagen bei der Umsetzung des 3 Milliarden Euro umfassenden Sparpakets des Berliner Senats zeigt. Der Bildungsbereich ist massiv von Streichungen betroffen. Die öffentlichen Bibliotheken müssen ihre Öffnungszeiten reduzieren oder sogar komplette Standorte aufgeben. In Schulen und Hochschulen werden Stellen gestrichen und auch für Musik- und Volkshochschulen sind die Aussichten düster. Das alles trifft vor allem die Teile der Bevölkerung, die über geringe Einkommen verfügen und ihre Kinder nicht zum privaten Gesangsunterricht oder in die Ballettschule schicken können. Immerhin haben Kinder und Jugendliche nach der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen klar definierte Rechte, nämlich auf ein gutes Aufwachsen, bestmögliche Entwicklungschancen und soziale Sicherheit, wie es in den Artikeln 26 und 27 festgeschrieben ist. Demgegenüber sei das Leben armutsbetroffener Kinder von Anfang an durch finanzielle Engpässe, schlechtere Wohnverhältnisse, ungesündere Ernährung und Verzicht charakterisiert, so der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks Holger Hofmann. Wer arm sei, könne sein Potenzial nicht ausschöpfen, was dramatische Folgen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt hätte. Zugleich sehen wir mit großer Sorge, dass die Mittel für die präventive Kinder- und Jugendhilfe immer weiter gekürzt werden und Kürzungen im sozialen Bereich oben auf der politischen Agenda stehen, so Hofmann. Er appellierte an die künftige Bundesregierung, diese Entwicklung zu stoppen. Nötig seien endlich konsequente, tragfähige Lösungen als Hilfe für betroffene Kinder. Konkret forderte er Erhöhung von Kinderzuschlag und Leistungen der Grundsicherung auf einer neuen Berechnungsbasis. Dabei solle das kindliche Existenzminimum sich künftig an der Mitte statt am unteren Fünftel der Gesellschaft orientieren. Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe müssen dringend erhöht werden. Es ist wohl nicht sehr wahrscheinlich, dass eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung sich diesen Appell zu Herzen nimmt. Film. Ich bin kaputt, ich bin jedes Mal am Dispo-Limit. Ich bin kaputt, lebe quasi nur von E-Boots. Ich bin kaputt, egal wie kaputt du bist. Deutschland ist kaputt, ja. Jeden Tag knackt mein Rücken. Ich bin kaputt, der Brief wechselt die Farbe. Ich bin am Arsch, ich pass in keinen Beruf. Ich bin kaputt, egal wie kaputt du bist. Deutschland ist kaputt, ja. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Alles scheiße, Album 4 macht dich kaputt. Doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputt, ja. Alle reden über Arbeit, das macht kaputt, sagt der AfD. Das mach ich kaputt, mich kotzt die Scheiße nur noch an. Das macht mich kaputt, egal wie kaputt du bist. Deutschland ist kaputt, ja. Kann die Miete kaum noch zahlen. Ich bin kaputt, geh trotzdem jeden Abend weg. Ich bin kaputt, mein Zimmer ist ein Haufen Müll. Ich bin kaputt, doch egal wie kaputt du bist. Deutschland ist kaputt, ja. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Alles scheiße, Album 4 macht dich kaputt. Doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputt, ja. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Deutschland, du mieses Stück Deutschland. Alles scheiße, Album 4 macht dich kaputt. Doch egal wie kaputt du bist, Deutschland ist kaputt, ja. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 24. Februar bis zum 3. März 2025. BCN, Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Thema Intensivtäter, das leidige Thema in dieser Stadt. Die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra und die Guardia Urbana, Lokalpolizei, geben bekannt, dass im Jahr 2024 452 Intensivtäter identifiziert worden sind, die alle im Stadtbereich bzw. im Zentrum von Barcelona ihr Unwesen treiben. Diesen Individuen werden im Jahreszeitraum 2024 insgesamt 9.114 Straftaten zugeschrieben, hauptsächlich Diebstahldelikte und gewaltsame Raubdelikte. Diese Individuen wurden insgesamt 3.598 Mal verhaftet. Es war ein Rein und Raus in die Räume der Strafverfolgungsbehörden und Polizeiwachen, meist nach wenigen Stunden. Bürgermeister Colboni und Sicherheitskonsejero des Inneren, Frau Nuria Parlon, erklärten am Freitag, dem 14., dass einerseits die Zahl der Verhaftungen gestiegen wäre, andererseits die Zahl der Straftaten um 4,7% insgesamt zurückgegangen sei. 2024 gab es 1.230 Verhaftungen mehr als 2023. Insgesamt waren es 28.485 Verhaftungen in der Stadt. Auch gab es einen Anstieg der Personenzahl, gegen die Ermittlungsverfahren wegen Straftaten liefen. 61.386 Personen. Dabei wurden von den Mossos und der Urbana-Polizei 3.371 Stichwaffen und über 750 Kilo Drogen beschlagnahmt. Pro Tag wurden 2024 in Barcelona von der Polizei 78 Personen verhaftet. 493 Delikte, Straftaten wurden der Polizei angezeigt und gegen 168 Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Halleluja! Und hier beende ich dieses Thema, sonst bekommen vielleicht manche meiner Hörerinnen und Hörer Angst, hier überhaupt noch auf die Straße zu gehen. Doch bleiben wir bei einem weiteren schlimmen Thema, Terror gegen Frauen. Die Sexualdelikte sind in Barcelona im Laufe des vergangenen Jahrzehnts um 125% angestiegen. Seit 2014 geht die Kurve der angezeigten Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen konstant nach oben. 2014 wurden 1.694 Fälle bei der Polizei angezeigt. Im vergangenen Jahr 2024 waren es bereits 3.822, laut in El País veröffentlichten Daten. Die Hälfte dieser Fälle waren Vergewaltigungen, andere sexuelle Nötigung, Belästigung und Exhibitionismus. Am vergangenen Samstag, dem 15. Februar, nahm die Polizei in der Barceloneta 4 Männer fest, die eine junge Frau vergewaltigt hatten. Die Gruppenvergewaltigung fand am Strand der Barceloneta statt. Die Polizei war aber dank eines schnellen Warnrufs eines Zeugen sofort am Tatort und konnte die Täter festnehmen. Das Opfer, eine junge Frau, war offenbar zuvor unter Drogen gesetzt worden. Erst im vergangenen Januar waren nach einer weiteren Gruppenvergewaltigung im Bezirk Les Corts ebenfalls 3 junge Männer verhaftet worden. Barcelona, Hauptstadt der Sportaktivitäten im Freien. Seit der Pandemie im Jahr 2020 existiert ein neues Phänomen in Barcelona. Sportaktivitäten im Freien, oft allein, zu zweit oder auch in kleineren und sogar größeren Gruppen. Viele sogenannte Trainer oder Coaches haben eine Alternative zu den Fitnessstudios, den kommerziellen Fitnessstudios, erfunden. Körperertüchtigung unter professioneller Anleitung im Park oder auf Plätzen. Einer der beliebtesten Plätze für Freiluftgymnastik ist der Paseo de Companys vom Triumphbogen bis zum Parc de Ciudadela hinab. Hier sieht man besonders zur späten Nachmittagsstunde oder auch am frühen Abend Menschen jeden Alters beim Sport, Kraftsport, Boxen, Dehnübungen, was man auch will. Auch Läufer oft in großen Gruppen flitzen, rennen und joggen. So gut wie zu jeder Tages- und Abendzeit, durch Parks, Grünzonen und über Paseos. Jeder, der etwas von der Materie versteht, empfiehlt diese Art von Freizeitbetätigung wärmstens. Nicht nur aus Gründen der Körperertüchtigung. So erklärt Antoni Caparrós Pons, der ist Professor am Institut für Körperertüchtigung, Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, Zitat, mit mehreren Personen gemeinsam trainieren ist gut für die mentale Gesundheit. Auch die speziellen Apps für den Freiluftsport wie Meetup oder Fever bieten eine große Vielfalt an Sportarten an, bei denen jeder Mann und jede Frau mitmachen kann. Volleyball am Strand, Yoga-Workshops, Tai-Chi-Gruppen, Langlaufgruppen, Rollschuhlaufgruppen, aber auch die Klassiker, Fußball, Basketball oder Boxen, alles umsonst oder fast umsonst und alles draußen. Im Jahr 2021 gab es einen Versuch des Rathauses, eine Gebühr auf diese Art von Freiluft-Sportbetätigung zu erheben. Doch kam man damit nicht weit. Die Idee wurde fallen gelassen. Ausnahme die Sportbetätigung in größeren Gruppen an den Stränden der Stadt. Diese unterliegen gewissen Normen. Thema heiße Luft und Lärm. Einen angeblichen Skandal wollen Presse und Öffentlichkeit und der spanische Sportverband ausgemacht haben, weil bei einem Pokalspiel vorletzte Woche die Barça-Spielerin Maria Pilar León, genannt Mappi, in einer Szene im Spiel eine Gegenspielerin mutmaßlich an die Muschi gefasst haben soll oder hat. Die Kameras haben die Szene festgehalten. Tatsächlich sieht man Mappis Hand, die kurz einmal in Richtung Schritt ihrer Gegenspielerin, Frau Daniela Caracas von Espanyol Barcelona, fasst. Mappi ist als LGTBI-Aktivistin und für ihr freches Mundwerk bekannt. Sie hatte sich bei dem Kussangriff des elenden Präsidenten Rubiales sofort hinter Jennifer Hermoso gestellt. Nun will man sogar beide Fälle vergleichen und hat eine wahre Kampagne gegen Mappi gestartet. Als ob eine emotionale Situation im Eifer des Gefechts eines Fußballspiels mit dem Machtmissbrauch eines Mächtigen vergleichbar wäre. Ärgerlich. Barcelona, Stadt der Bücher, Buchkultur. Hatten wir uns in den vergangenen Sendungen immer wieder über das Buchhandlungssterben in der Stadt beklagt, so ist heute eine gute Nachricht zum Thema Buchhandlungen zu vermelden. Die Buchhandlung La Central wird in der Calle Consell de Cent noch vor dem Sommer eine Filiale eröffnen. Genau gesagt in der Nummer 314 dieser Straße, wo vorher eine Bankfiliale gewesen war. Ein Risiko, zweifellos, heute eine Buchhandlung zu gründen. Das gibt Antonio Ramirez, Eigentümer von La Central, unumwunden zu. Er hatte vor 29 Jahren die erste Filiale von La Central in der Calle Mallorca gegründet. Das neue Lokal verfügt über 350 Quadratmeter, die sich auf zwei Stockwerke verteilen. Circa 30.000 Titel sollen dort dem Buchkunden und der Kundin angeboten werden. Schließlich ist die Situation des Buchhandels so, erklärt Ramirez, die Buchhandlungen haben einen großen Konkurrenten, Amazon. Thema Musik. 2000 junge Menschen kamen am Montag, dem 17. Februar, in die Sagrada Familia, um das unvollendete Requiem von Mozart zu hören, das vom Fernsehsender Arte aufgezeichnet wurde. Unter 15.000 Bewerbern waren 2.000 junge Menschen ausgelost worden, um teilzunehmen. Architektur, Musik und Spiritualität lautet das Motto, beziehungsweise lautete das Motto des Konzerts, das einen Tag später im Gran Teatro del Liceo aufgeführt wurde. Barcelona ist Venedig. Die in Venedig ansässige nordamerikanische Krimi-Autorin Donna Leon erklärte in einem Interview in der Tageszeitung La Vanguardia am Dienstag, dem 19. Februar, Zitat, ich sehe in Barcelona die gleichen Symptome der Krankheit, an der Venedig leidet. Frau Leon weilte anlässlich der Kriminalromanmesse Barcelona Negra in der Stadt. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Bleiben wir beim Thema Bücherstadt Barcelona. Ein brandneues Buchfestival fand am Wochenende im Stadtteil San Andreu statt. Das Book Music Festival über Musikliteratur. 60 Verlage, Buchhandlungen, Herausgeber und Autoren waren am Samstag, dem 22. und Sonntag, dem 23. Februar und sogar noch Montag in der Halle von Fabra y Coats mit ihren Büchern vertreten. Natürlich waren auch Autoren und Autorinnen am Ort, um Bücher zu signieren. Unter anderem auch der Autor des Buchs Contrabanda FM, ein freies Radio in einer wenig freien Welt, ich. Wir haben am Stand eines kleinen Verlags aus Madrid einen Platz eingeräumt bekommen. Der Verlag Ovejas Negras mit X geschrieben, schwarze Schafe mit X. Ovejas Negras haben vorwiegend Bücher über Punk, Ska und Rockmusik im Angebot. Und viele Sachen aus der Gegenkultur. Da gab es zum Beispiel auch Bücher über Fußball. Der Lebensbericht eines Fußballspielers, der später zum Punk wurde. Als Rahmenprogramm gab es Debatten, Konferenzen und Konzerte. Die Veranstalter des Book and Music Festivals, man vermied den Terminus Buchmesse, erklärten, dass es an der Zeit sei, all den Schriftstellern, Journalisten, Übersetzern, Fotografen, Herausgebern und Buchhändlern, die sich auf das Gebiet Musik konzentrieren oder spezialisiert haben, ein Forum zu geben. Spätestens seit der Literaturnobelpreisverleihung an den Liedermacher, Singer-Songwriter Bob Dylan bekam das Zusammengehen von Literatur und Musik einen besonderen Stellenwert, nämlich Liedtexte als Literaturform anzuerkennen und zu würdigen. Das erklärte unter anderem Ramon Moreno, der ist Kommissar des Book and Music Festivals. Themen waren unter anderem Metallica, die Geschichte hinter ihren 180 Liedern, Königinnen des Blues, Queens of Blues, Fotografie und Live-Musik, Noise-Musik, moderne Musik in Katalonien, Musica Moderna a Catalunya. Dann ein großes Thema, Musik in der Literatur, verfolgte Musik und vieles, vieles mehr. Konzerte gab es unter anderem zum Beispiel am Samstag von Joana Serrat, Axel P, DJ, Sidonie und viele andere mehr. Sprachenkampf in Katalonien. Fehlender sprachlicher Kontext, das weitere Fehlen von Anreizen und der schwierige Zugang zu Sprachkursen sind, so die Experten, die Hauptgründe für einen Rückgang des Gebrauchs der katalanischen Sprache in Gebieten und Stadtteilen, wo der Anteil an Zuwanderern bzw. Migranten besonders hoch ist. In Santa Coloma de Gramenet, zum Beispiel einem Vorort von Barcelona, hört man Urdu, Arabisch, Chinesisch, doch so gut wie nie Katalanisch. In diesem ursprünglich von Einwanderern aus Andalusien und Extremadura bewohnten Kiez stammt heute 43% der Bevölkerung aus dem Ausland, doppelt so viele wie der Durchschnitt Kataloniens mit 21,5%. Hier die katalanische Sprache als Bindemittel für den sozialen Zusammenhalt zu etablieren, gilt als äußerst schwierig. Karneval in Barcelona. Vom 27. Februar bis zum 5. März wird die Stadt verschiedene Ruas genannte Umzüge durchführen, um Prinz Karneval zu huldigen, und Scharen von verkleideten Narren und Touristen natürlich werden um die Häuser ziehen. Am Dijous Gras, am Mardi Gras, Donnerstag, im Rheinland Weiberfastnacht geht's natürlich los. Am Freitag, dem 28. geht's mit dem Kinderkarneval des Gothic in Ciudad Bella weiter. Eines unserer Lieblingsthemen in diesem Barcelona-Nachrichtenblog ist das Thema Wohnhölle Barcelona. Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni fordert von Brüssel bzw. der EU eine Modifizierung der Schuldenbegrenzung für öffentliche Investitionen zur Finanzierung dringend benötigter Wohnbaumaßnahmen angesichts der Wohnungsprobleme aufgrund fehlenden und für die Bevölkerung erschwinglichen Wohnraums. Collboni stellt dann zum Vergleich die Aufhebung der Schuldenbremse für die sogenannte Sicherheitspolitik bzw. Waffenproduktion für die Ukraine als Beispiel hin. Die Lage sei ernst, so Collboni. Die Bewohner unserer Stadt werden gezwungen, außerhalb der Stadt zu leben, und das ist nicht akzeptabel. Wenn die fiskalen Beschränkungen aus Sicherheitsgründen aufgehoben werden können, dann müsse dies auch bei der Wohnungsnot möglich sein. Collboni ist mit seinen Forderungen nicht allein. Es ist eine gemeinsame Forderung bzw. Initiative zahlreicher europäischer Städte mit dem gleichen Problem. Athen, Amsterdam, Budapest, Rom, Paris, Lissabon, Leipzig, Lyon, Wien. Die Dimension des Wohnraumproblems wird unter anderem auch am Fall der öffentlichen Wohnungen in Glorias deutlich. 238 mit öffentlichen Geldern und nach ökologisch-klimatischen Kriterien gebaute Wohnungen stehen kurz vor der Übergabe an ihre zukünftigen Mieter bzw. zeitbegrenzten Käufer. Jedoch werden diese in einer großen Verlosungsaktion ermittelt. Und nun der Hammer. Es gibt für diese 238 Wohnungen 10.000 Bewerber und Bewerberinnen. Die vier zusammenhängenden Wohnblöcke liegen gegenüber der Encans Wells zwischen dem Mercat dels Encans, der Plaza Glorias und der Gran Via. Die Häuser sind 11 Stockwerke hoch und haben einen wunderschönen Innenhof voller Licht, Pflanzen und Ruheflächen. Sexuelle Aggression, der Fall Rubiales. Irene Paredes, Kapitänin der spanischen Frauenfußballnationalelf, drückte in einer Presseerklärung ihr Befremden über das milde Urteil gegen den früheren Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Rubiales aus. Dieser hatte die Weltmeisterin Jenny Hermoso nach dem gewonnenen Endspiel im vergangenen Sommer ohne deren Zustimmung auf den Mund geküsst. Die Affäre hatte für Aufsehen nicht nur in Spanien gesorgt und weltweiten Wirbel. Rubiales bekam jetzt die lächerliche Strafsumme von 10.800 Euro aufgebrummt. Das ist für den so viel wie für uns 5 Cent. Ein wichtiger Anklagepunkt im Prozess, nämlich die Machtausübung und Einschüchterung durch einen Vorgesetzten, wurde im Urteil nicht berücksichtigt. Viele Fußballspielerinnen haben ihren Protest gegen die Aggression des Ex-Präsidenten ausgedrückt. Von ihren männlichen Kollegen nicht ein einziger. Neues Thema: Sprachenkampf in Katalonien. Der Gebrauch der katalanischen Sprache ist zwischen 2018 und 2023 von 36,1% auf 32,6% gesunken, während der Gebrauch des Spanischen leicht gestiegen ist auf 46,5%. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die am vergangenen Mittwoch, dem 19. Februar, vorgestellt wurde. Usos lingüísticos de la población de Cataluña 2023. Der für linguistische Politik verantwortliche Conseiller Francesc Xavier Vila stellte diese und weitere Daten der Großumfrage vor, wobei hervorgehoben wurde, dass in absoluten Zahlen jedoch der Gebrauch des Katalanischen zugenommen habe, nämlich um 267.600 Sprechern und Sprecherinnen über 15 Jahre hinweg. 93,4% der Bevölkerung in Katalonien gibt an, Katalanisch zu verstehen, 80,4% es zu sprechen oder zu lesen und 65,9% es schreiben zu können. Eine der Forderungen an die sozialistische Regierung in Katalonien von Seiten der sie unterstützenden Katalanistenpartei ERC ist es, in Brüssel für die sogenannte Offizialität der katalanischen Sprache im Europaparlament einzutreten. Katalanisch soll nach diesen Leuten eine offizielle Sprache, wie gesagt, in Europas Parlament werden und dort gesprochen werden dürfen. Sonst werde man den Haushalt nicht mitentscheiden bzw. unterstützen. Präsident Illas, immer noch ohne Haushalt, propagierte am vergangenen Mittwoch das Katalanische während einer Konferenz im College of Europe in Brügge, Belgien. Spaniens Regierung habe bereits Katalanisch als offizielle Sprache im Kongress bzw. Parlament zugelassen. Big Brother is watching you. Kameraüberwachung in Barcelona. Die Zuggesellschaft Renfe hat bekannt gegeben, dass sie auf 89 Bahnhöfen in und um Barcelona nagelneue Videokamera-Überwachungseinheiten mit intelligenter Datenanalyse installiert habe. Es geht dann natürlich auch um Aggressionen, Kabelklau, Beschädigung von Zügen, Einrichtungen, Sprühdosenbeschmierungen und so weiter. Thema Ausstellungen. Im Museo Marítimo von Barcelona, im Maritim Museum, läuft seit dem 21. Februar eine Ausstellung unter dem Titel Die Infamie, katalanische Beteiligung am Sklavenhandel in den Kolonien. La Infamia, la Participació Catalana en l'Esclavatge Colonial. Die Ausstellung beleuchtet die katalanische Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt des Sklavenhandels, an dem viele katalanische Großkapitalisten teilhatten. Bisher ist wenig über dieses Thema bekannt. Sporadisch kommt ab und zu etwas ans Tageslicht, wie etwa die Polemik um die Statue des sogenannten Großkapitalisten Antonio López am Pla de Palau, einem Mann, der durch Sklavenhandel zu Reichtum gekommen war. Die Ausstellung geht bis zum 5. Oktober. Everybody in the radio show in the world in Barcelona. Demokultur, die Anwohnerinitiative Nein zur Erweiterung des Magba-Museums. Kleine Geschäfte und Skater, Rollbrettsportler haben für den 27. Februar eine Demonstration gegen die Erweiterung des Museums für zeitgenössische Kunst Magba angekündigt. Bleiben wir beim Thema Museumsneubau. Das unter der Bürgermeisterin Ada Colau verhängte Dekret gegen den Bau des Ermitage-Museums hat jetzt vom obersten katalanischen Gerichtshof einen Schlag erhalten. Es wurde aufgehoben. Der Gerichtshof erklärte in einem jüngsten Urteil, dass das Projekt zum Museumsbau sowohl finanziell abgesichert sei, als auch alle Anfordernisse zum Bau im Zentrum des Nueva Bocana del Puerto erfülle. Die Betreiberfinanzgesellschaft Ermitage Barcelona S.A.L. drückte ihre Befriedigung aus, während Laia Bonet, die stellvertretende Bürgermeisterin, ihren Unmut über die Aufhebung des Bauverbots durch den Gerichtshof äußerte. Genauso soll keine urbane Stadtpolitik gemacht werden, sagt sie. Das Rathaus muss eine führende Rolle bei der urbanen Gestaltung ausüben und Protagonist sein. Und die letzte Nachricht betrifft die Fun City Barcelona. Es geht um den Kampf gegen den Sauftour-Tourismus. Barcelona, Abend. Organisierte Saufrouten für Touristen sind im Angebot. Große Gruppen gehen von Kneipe zu Kneipe, trinken und landen am Ende in einer Diskothek. Diese sogenannte Freizeitaktivität der Fun City hat im Laufe der letzten Jahre exzessive Ausmaße angenommen. Im Bezirk Ciudad Vieja wurde diese Art von Fremdenführung bereits verboten. Doch nun ist das Phänomen im Bezirk Echample wieder aufgelebt. Das Rathaus hat angekündigt, diese Saufführungen ab jetzt auch im Echample zu verbieten. Seit längerem schon kommen Proteste und Alarmrufe von der Bürgerinitiative Sos Enrique Granados, die Straße im Echample hinter der Uni mit einer enormen Kneipendichte, wo Lokal an Lokal liegt, mit zahllosen Terrassen auf den Bürgersteigen. Seit langem schon, so erklärt Jordi Badir vom Sos Enrique Granados, protestieren wir gegen den nächtlichen Lärm in unserem Wohngebiet. Die Saufgruppen mit bis zu 150 Personen haben uns gerade noch gefehlt. Die ziehen von der Calle Mallorca Granados los und kommen auch die Aribau hoch. Ab Juni soll diese Aktivität jetzt verboten sein. Die Stadt muss für ihre Bewohner lebenswert bleiben, erklärte Jordi Valls, Teniente de Alcalde und Stadtrat des Echample. Und hier fragt man mich, wo ich herkomm. Bei meinem Nachnamen mussten die Lehrer sich die Zunge brechen. Verwandte fragen mich nach iPhone. Erst wenn ich das Land verlass, dann merk ich, wie deutsch ich bin. Suche nach meinen Wurzeln ohne Kompass und verlauf mich hier. Pass in keine Box rein, manchmal konnte ich nicht leiden, was mein Spiegel mir zeigt. Leute sagen, ich muss mich entscheiden. Mein Herz sagt, ich bin beides. Der Perso sagt mir, ich gehöre hierhin. Mein Afro sagt mir, ich bin zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus. Zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus, yeah. Wenn ich im Rhythmus meiner Vorfahren tanze, Kuduro kämpft gegen die Schwerkraft. Bolio schon Plantain auf meinem Teller gegen Fernweh und Afro House in meinem Herzschlag. Erst wenn ich das Land verlass, merk ich, ich bin angekommen. Suche nach meinen Wurzeln ohne Kompass, ja so lange schon. Pass in keine Box rein, doch ich kann endlich leiden, wen mein Spiegel mir zeigt. Leute sagen, ich muss mich entscheiden. Mein Herz sagt, ich bin beides. Der Perso sagt mir, ich gehöre hierhin. Mein Afro sagt mir, ich bin zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus. Zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus, yeah. Zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus. Zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten, zwischen zwei Welten zu Haus, yeah. Kino im Niemandsland. Ungern stelle ich Filme vor, die ich selber noch nicht gesehen habe. Das mache ich sehr selten. Es gibt dann nur ein paar ganz kleine Ausnahmen. Aber bei dem Film Like a Complete Unknown, dem, ja, Biopic, könnte man sagen, über das Leben des Singer-Songwriters Bob Dylan, will ich eine Ausnahme machen. Bob Dylan, Like a Complete Unknown. Hollywood, so schreibt zum Beispiel Frau Arabella Wintermeyer in der Taz am heutigen 25. Februar. Hollywood, sagt sie, beziehungsweise schreibt sie, hat Hunger auf große Musiklegenden. Freddie Mercury, Elton John, Elvis Presley, Johnny Cash, füge ich hinzu. Über ihre aller Leben wurden in den vergangenen Jahren hochbudgetierte Filmbiografien gedreht. Die Logik dahinter liegt auf der Hand. Überlebensgroße Weltstars, deren Alben sich hunderte Millionen Mal verkauften, lassen sie wahrscheinlich auch die Kinokassen klingeln. Große Filmkunst sind diese Werke in der Regel aber nicht, aber die Rechnung geht auf. Und so dehnt sich der Kreis der Künstler, die für ein solches Unterfangen in Frage kommen, immer weiter aus. Auf jüngere und noch lebende Sänger wie Robbie Williams, Better Man oder vor nicht allzu langer Zeit jung verstorbene Musikerinnen wie Amy Winehouse, Back to Black. Hinzufügen kann man natürlich noch das Biopic über Whitney Houston, über Aretha Franklin und viele, viele mehr. Umso erstaunlicher ist es, dass sich erst jetzt eine große Produktion dem legendären Bob Dylan widmet. Vielleicht, weil der letzte Film über ihn gar nicht so weit zurückliegt. I'm Not There musste zwar noch mit einem deutlich geringeren Budget auskommen als nun Like a Complete Unknown, allerdings wurde Todd Haynes im Jahr 2007 erschienenes Biopic von der Kritik hoch gelobt und ist durch seine ungewöhnliche Annäherung an den Künstler gut in Erinnerung geblieben. Gleich 6 Schauspielerinnen und Schauspieler verkörperten darin Bob Dylan, darunter Heath Ledger, Kate Blanchett und Richard Gere. Statt sich eines einfachen Spannungsbogens zu bedienen, ließ der Filmemacher die vielen verschiedenen Facetten des unangepassten Singer-Songwriters in einer fragmentarischen Collage aus surrealen Erzählsequenzen und den bekannten Stationen seines Lebens aufblitzen. Der Film Like a Complete Unknown, Regie James Mangold, mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle, unter anderem auch Edward Norton und vielen anderen mehr. USA 2024, der Film dauert 141 Minuten, also für Fans ein Genuss, wenn er gut ist. Weshalb, das nahm Todd Haynes Film damals direkt im Auftakt vorweg. Poet, Prophet, Outlaw, Fake, elektrisierender Star, selbst der Geist ist mehr als ein Mensch, hieß es da. Und womöglich ist das ein weiterer Grund dafür, dass bisher noch kein massentauglicher Blockbuster über den Meister der Metamorphose für das Mainstream-Kino produziert wurde. Die Vita des Bob Dylan, der als bislang einziger Musiker den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist wie sein Schaffen zu vielseitig, um es in ein marktkonformes Biopic im Geist von Bohemian Rhapsody, Rocketman oder Elvis zu zwängen. Filme, die auf erstaunlich gleichförmige Weise von eigentlich gänzlich verschiedenen Persönlichkeiten erzählen und dabei meist ihren gesamten Lebensweg in eine immer ähnlichere Geschichte pressen. Auf das anfängliche Außenseitertum folgt ein kometenhafter Aufstieg, dann die Krise am Höhepunkt der Karriere, meist in Form von Drogen, Tabletten und oder Alkoholsucht, und nach der augenöffnenden Läuterung kommt das große Comeback, das triumphale Finale oder zumindest die versöhnliche Schlussszene. Kommen wir wieder auf A Complete Unknown zu sprechen. Regisseur James Mangold, der hat zum Beispiel Indiana Jones und das Rad des Schicksals gedreht, der zusammen mit Jay Cox, Silence, auch das Drehbuch schrieb, versucht erfreulicherweise erst gar nicht mit Like a Complete Unknown eine ganzheitliche Filmbiografie über Bob Dylan vorzulegen. Stattdessen konzentriert sich die Handlung auf einen vergleichsweise kleinen Ausschnitt aus der langen Karriere des bis heute auftretenden 83-jährigen Musikers. In den frühen 1960er Jahren wird von seinen musikalischen Anfängen erzählt, den ersten Erfolgen in der Folk-Szene, seiner Entwicklung zur Stimme der Protestbewegung in den USA bis hin zu seinem berühmt-berüchtigten Auftritt beim Newport Folk Festival 1965. Dort stand Bob Dylan erstmals mit einer Band, elektrische Musikinstrumente inklusive, auf der Bühne und wandte sich damit vom politischen Folk ab und dem Rock zu. Der Titel des Films, dem Song Like a Rolling Stone entlehnt, spricht durchaus für sich. Durch seinen Erzählfokus macht Like a Complete Unknown, auf Deutsch wie ein vollkommen Unbekannter, begreiflich, warum der Künstler bis heute als Wandler zwischen den Welten, als großer Einzelgänger gilt, der sich nie lange in einer Szene zu Hause fühlte oder sich einer dezidierten politischen Strömung zuordnen lassen will. Ich verlese noch einen Abschnitt aus der Kritik von Frau Arabella Wintermeyer aus der Taz. Sie schreibt: Was den zu Beginn des Films erst 19-jährigen Bob Dylan, dargestellt von Timothy Chalamet, antreibt, wird auch in Like a Complete Unknown nicht näher thematisiert oder interpretiert. Mit Schiebermütze, Gitarrenkoffer und Leinenrucksack kommt er in New York an, um sein großes Vorbild, den an der Huntington-Krankheit leidenden Musiker Woody Guthrie, dargestellt von Scoot McNairy, im Krankenhaus zu besuchen. Er spielt ihm und dem Künstlerkollegen Pete Seeger, dargestellt von Edward Norton, einen eigens geschriebenen Song vor. Die beiden Größen der Folkmusik sind umgehend begeistert und Bob Dylans großes Genie ist einfach da. Dank Seegers Unterstützung, der in der Arbeiter- und Bürgerrechtsbewegung aktiv ist, ist der Weg zum ersten Auftritt und Plattenvertrag dann nicht mehr weit. Vom schlichten Coversänger steigt Dylan mit Songs wie Blowin' in the Wind und Masters of War im Handumdrehen zum Helden der sozialkritischen Folkszene auf. Was ihn an dieser Entwicklung wirklich reizt, wird im Film ebenfalls nur angedeutet. Immer wieder sind Fernsehbilder großer politischer Ereignisse zu sehen. Der Vietnamkrieg flirrt bisweilen über die Mattscheibe und seine Freundin Sylvie erinnert ihn daran, dass die ernste politische Lage dringend nach einer entschlosseneren Musik verlangt, statt der immer gleichen Gassenhauer. So, damit lasse ich es gut sein. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, eine wunderschöne und erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, trotz des großen politischen rechten Gegenwinds, der uns im Moment aus den USA und auch hier in Europa entgegenströmt. Alles Gute, Agur, Adeo, tschüss. People in that room, and each one wants me to be somebody else. How do you sing then? I put myself in another place. But I'm a stranger there. How does it feel to be on your own with no direction home? If you could just get up there one more time. Use that music in the right way. The right way? Did you ever listen to the music you're telling me not to play? Songs are supposed to stand the test of time. You're making quite a noise down there. Who wrote this? We're getting a glimpse of the future. These are our elves. I want to know which side these are. What do you want to be? You're kind of an asshole, though. I got these special binoculars, and they allow me to see into your soul. Really? Oh, yeah. Tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. If you're traveling in the North Country Fair, I see no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. Where the winds hit heavy on the borderline. Who wrote this? He did. Remember me. How about that John Baez, folks? She's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. If you go with snowflake storm, rivers freezing, summers. For anyone who's gonna hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. You can be beautiful, you can be ugly, but you can't be plain. To keep her from the howling winds. When's the new album out? Soon. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else. They should just let me be. Let you be what? Whatever it is they don't want me to be. I hear Bob is playing electric. Not on our stage, he isn't. They just want me singing Blowin' in the Wind for the rest of my goddamn life. Didn't you? Well, this is gonna piss some people off. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. I want to know which side he's on. I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny. I want to hear it. How does it feel? Turn it down! Play it loud. Make some noise, BB.